Erster im 15. Jahr der Regierung von Kaiser Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Tetrarch in Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch über Iturea und Trachonitis und Lysanias Tetrarch über Abiline, zweiter unter den Hohenpriestern Annas und Kaiphas, kam Gottes Wort zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in die Wüste. Dritter daraufhin ging Johannes in die ganze Gegend um den Jordan und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Vierter dies geschah, wie es im Buch des Propheten Jesaja geschrieben steht, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Fünfter, alle Täler sollen aufgefüllt und alle Berge und Hügel erniedrigt werden, damit krumme Wege gerade und raue Wege glatt werden. Sechster, dann wird jeder Mensch das Heil Gottes sehen. Siebter, als die vielen Menschen zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen, sagte er zu ihnen, ihr Schlangenbrot, wer hat euch gezeigt, wie ihr dem kommenden Zorn Gottes entgehen könnt? Achter, bringt nun Früchte hervor, die zeigen, dass ihr wirklich umgekehrt seid, und sagt nicht zu euch selbst, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder für Abraham erwecken. Neunter, die Axt liegt schon an der Wurzel der Bäume, deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, abgehauen und ins Feuer geworfen. Zehnter, die Menschen fragten ihn, was sollen wir denn tun? Elfter, er antwortete ihnen, wer zwei Hemden hat, soll eines dem geben, der keines hat, und wer Essen hat, soll dasselbe tun. Zwölfter, auch einige Zöllner kamen, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Dreizehnter, er sagte zu ihnen, verlangt nicht mehr Geld, als euch vorgeschrieben ist. Vierzehnter, auch Soldaten fragten ihn, und wir, was sollen wir tun? Er sagte zu ihnen, belästigt niemanden, erpresst niemanden und seid zufrieden mit eurem Sold. Fünfzehnter, weil das Volk voller Erwartung war und sich alle fragten, ob Johannes vielleicht der Christus sei, sechzehnter begann Johannes zu allen zu sagen, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt jemand, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm die Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 17. Er hat die Schaufel in der Hand, um seine Dreschstände zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er mit unlöschbarem Feuer verbrennen. 18. Mit vielen anderen Ermahnungen verkündete er dem Volk die gute Nachricht. 19. Aber Herodes, der Tetrarch, den Johannes wegen Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen all des Bösen, das Herodes getan hatte, zurechtgewiesen hatte, 20. fügte all dem noch hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis sperrte. 21. Als sich das ganze Volk taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, 22. öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab, und eine Stimme vom Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. 23. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er seinen Dienst begann. Er galt als Sohn des Josef, der ein Sohn des Eli war, 24. der ein Sohn des Mattat war, der ein Sohn des Levi war, der ein Sohn des Melchi war, der ein Sohn des Janai war, der ein Sohn des Josef war, 25. der ein Sohn des Mattathia war, der ein Sohn des Amos war, der ein Sohn des Naum war, der ein Sohn des Esli war, der ein Sohn des Nangai war, 26. der ein Sohn des Mat war, der ein Sohn des Mattathia war, der ein Sohn des Simai war, der ein Sohn des Josech war, der ein Sohn des Joda war, 27. Der ein Sohn des Johanan war, der ein Sohn des Resa war, der ein Sohn des Serubabel war, der ein Sohn des Sealtil war, der ein Sohn des Neri war, 28. der ein Sohn des Melchi war, der ein Sohn des Adi war, der ein Sohn des Kosam war, der ein Sohn des Elmadam war, der ein Sohn des Er war, 29. der ein Sohn des Josua war, der ein Sohn des Elisa war, der ein Sohn des Jorim war, der ein Sohn des Mattat war, der ein Sohn des Levi war, 30. der ein Sohn des Simeon war, der ein Sohn des Juda war, der ein Sohn des Josef war, der ein Sohn des Jonam war, der ein Sohn des Eliakim war, 31. der ein Sohn des Melia war, der ein Sohn des Menna war, der ein Sohn des Mattata war, der ein Sohn des Nathan war, der ein Sohn des David war, 32. der ein Sohn des Ise war, der ein Sohn des Obed war, der ein Sohn des Boas war, der ein Sohn des Salma war, der ein Sohn des Naeson war, 33. der ein Sohn des Adminadab war, der ein Sohn des Ani war, der ein Sohn des Hezron war, der ein Sohn des Peres war, der ein Sohn des Juda war, 34. der ein Sohn des Jakob war, der ein Sohn des Isaac war, der ein Sohn des Abraham war, der ein Sohn des Terah war, der ein Sohn des Nahor war, 35. der ein Sohn des Seruch war, der ein Sohn des Regu war, der ein Sohn des Pelig war, der ein Sohn des Iber war, der ein Sohn des Sela war, 36. der ein Sohn des Kenan war, der ein Sohn des Arphachsid war, der ein Sohn des Sem war, der ein Sohn des Noah war, der ein Sohn des Lamech war, 37. der ein Sohn des Methusala war, der ein Sohn des Henoch war, der ein Sohn des Jared war, der ein Sohn des Mahalalil war, der ein Sohn des Kenan war, 38. der ein Sohn des Enos war, der ein Sohn des Seth war, der ein Sohn des Adam war, der ein Sohn Gottes war.